Denn das Radio hört immer so unanstrengend sein muss. Hier mal etwas vielleicht ungewöhnliche Töne. Richard Dawson hörten wir. Aus Newcastle kommt der Herr und sein Song Judas vom Album Nothing Important, auch schon vor einigen Wochen erschienen. Ihr hört den Sunday Service. Ich muss nochmal mich korrigieren. Ich habe vorhin in der ersten Stunde vom Record Store Day berichtet und ich bin irgendwie im Tag verrutscht, keine Ahnung. Der ist natürlich nicht am Freitag, der ist natürlich am Samstag, den 18.04. Um nochmal alle Unklarheiten zu beseitigen und um die Telefone, die vielleicht schon heiß laufen, wer weiß, wieder etwas zum Schweigen zu bringen. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Slug, dabei auch Bob Moses, Sufjan Stevens, es gibt Neues von den Villagers, von den Young Fathers und hier etwas Elektronisches von Lapa Lux. Just leave. Parallax hörten wir mit dem Track Somebody und denn da verbirgt sich Stuart Howard, der hat 2011 ein tolles Debüt veröffentlicht, Nostalgic damals mit dem Titel. Da gab es ein bisschen fettere Beats, auch teilweise mit schönen Vocals dabei. Die sind sehr spärlich auf dem neuesten Album. Bei zwei Songs kann man Andrea Triana am Gesang hören. Ansonsten alles rein, instrumental und so ein bisschen zu wenig Beats vielleicht dabei. Trotzdem eine ganz nette Platte, aber hätte ich mir vielleicht doch etwas mehr erwartet. Was Neues gibt es auch von den Young Fathers. Die haben ja vor, weiß ich was, 2 Jahren den Mercury Prize gewonnen. Oder war es sogar letztes Jahr? Letztes Jahr war das, genau. Und legen jetzt nach mit White Man, a Black Man Too. Hier kommen sie mit Rain or Shine. I know that it's hard for me. I know it's disheartening. Hanging low, it's gonna haunt you in your sleep. I can make it easy, easier to breathe. It all seems wrong when you're picking out your coffee. 27 and not in heaven. I killed a man with my bad hand. Please forgive me. Lack of passion. Leave the devil boy alone. Das waren also gerade die Young Fathers, drei, ja, eigentlich schon ziemlich junge Herren aus Schottland, die letztes Jahr den Mercury Prize gewonnen haben für ihr Debütalbum. Darauf gab es eigentlich eher so Beats zu hören, wie man sie von den Beastie Boys kannte, eher so im Lo-Fi-Format, also so eine Mischung aus Indie-Pop und Hip-Hop und Rap-Beats. Die neue Platte ist schon eine ganz andere Geschichte. Ich musste mich da erst 2-3 Mal reinhören, um die Songs einigermaßen gut zu finden, aber ich muss wirklich sagen, abwechslungsreich gemacht, spannend gemacht und auf jeden Fall einen höheren Wert. White Men Are Black Men Too, das neue Album der Young Fathers, hier nochmal ein Song. Eben hörten wir Rain or Shine. Hier kommen sie mit Sirens. We'll be right back. Sirens hörten wir von den Young Fathers vom neuesten Album White Men Are Black Men Too. Bin schon erstaunt, dass sie so schnell nachlegen mit einer neuen Platte, aber warum nicht? Die sind kreativ, haben Ideen und gleich raushauen das Zeug, ohne lange zu warten. Hut ab vor den Young Fathers aus Schottland kommen die drei. Bob Moses, hinter dieser Band verbergen sich zwei Herren, Tom Howie und Jimmy Valance, die ja sind ansässig in Brooklyn, New York, kommen aber aus Kanada und machen für mich gerade so die ziemlich angesagteste, ja, elektronische eigentlich Musik, haben schon mal eine EP veröffentlicht im letzten Jahr, die auf sich aufmerksam oder aufhorchen ließ, und jetzt gibt es in All in All das Debütalbum von Bob Moses, die Tracks alle ziemlich lang, 7, 6, 8 Minuten, je nachdem. Wir hören einen etwas längeren Song, Far From The Tree, hier kommt Bob Moses. Thank you. Den Sunday Service, und das gerade eben war eine Band namens Slug. Wenn ihr von der noch nichts gehört habt, dann geht es euch ähnlich wie mir. Auch ich bin da, ja, ein, oder für mich ist diese Band ein unbeschriebenes Blatt. Aber hinter Slug verbirgt sich Ian Black. Der kommt aus dem Nordosten Englands und hat schon bei einigen Bands hier und da mitgespielt, vor allen Dingen auf Tour und vor allen Dingen wohl auch im Studio. Und ja, jetzt ist gerade mit Ripe das Debütalbum von Slug erschienen und hier beim Sunday Service Album der Woche. Klingt so ein bisschen nach Field Music, was Slug hier so machen. Also dieses Soul, Soulful, wie sagt man, seelenvolle Popmusik mit ja, so ein bisschen Flavor, was nach Ecstasy und ähnlichen Artverwandten klingt. Und ja, tatsächlich ist es so, dass Field Music, die beiden Brüder Peter und David Brewis, die Platte produziert haben in ihrem eigenen Studio. Und ja, die Musik fällt da nicht weit vom Stamm. Ian Black war auch selbst Musiker bei Field Music auf deren Touren und hat sich da viel abgeguckt, was das Songwriting und was vor allen Dingen auch die Art des Gesangs betrifft. Ich finde die Platte toll, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu sehr nach Field Music klingt, aber auf jeden Fall gut gemacht. Eben hörten wir den Song X and Ice und hier kommt der Greasy Mind von Slug. You've got a greasy mind. Smile. greasy Mind hörten wir von Slug, der Band, um Ian Black aus, ja, Newcastle müsste er kommen, weil da kommt auch Field Music her. Wie gesagt, Peter und David Brewis von Field Music haben die Platte hier produziert und sie klingt wirklich sehr nach dieser anderen Band, obwohl ich sie fast besser finde. Die letzten Field Music Platten fand ich alle so ein bisschen, naja, nicht mehr so spannend wie die ersten Alben damals. Sie haben auch schon viele gute Platten gemacht und Slug sind irgendwie dann die bessere Version, gerade eben mal zu diesem Zeitpunkt. Und ja, was auch noch dazu kommt, wenn Ian Black singt, dann macht er das sehr lakonisch und manchmal so ein bisschen an Mark Bolan von T-Rex, nur ganz, ganz weit entfernt, nicht jetzt sehr direkt oder sowas, ne? Aber ich finde schon, dass man da ein bisschen was raushören kann. Deshalb hier Ripe, das Album von Slug, Album der Woche beim Sunday Service. Dazu haben wir auf der Homepage, wie gewohnt, unter sundayservice.de und wir hören nochmal rein in das Album mit Shake Your Loose Teeth. Shame, looking through your face. lie silent, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest, and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Künstler habt ihr sicherlich alle erkannt, hoffe ich zumindest an der Stimme. Das war natürlich Sufjan Stevens mit dem Song Deal with Dignity. Sufjan Stevens lebt ja in New York und hatte mal das großartige Konzept, zu jedem Bundesstaat der USA eine Platte aufzunehmen. Von Michigan bis Illinois ist er dann gekommen und dann war Schluss mit der Idee. Vielleicht auch nur so eine, sag ich mal, so ein Aufhänger, damit er ein bisschen Presse bekommt, obwohl er es eigentlich gar nicht nötig gehabt hätte. So toll war die Musik da drauf. Ich muss ehrlich zugeben, die Alben damals, schon ein paar Jahre her, musste ich ein paar Mal hören, um damit warm zu werden, um wirklich die Großartigkeit dieser Alben zu erkennen. Und mit dem neuesten Werk von Sufjan Stevens, Carrie Ann Lowell betitelt, geht es mir nicht ganz ähnlich. Auch hier habe ich anfangs gedacht, Mensch, echt ein bisschen langweilige Platte. Aber jetzt nach ein paar Mal hören, muss ich echt sagen, großartiges Werk. Carrie Ann Lowell, betitelt nach Stevens Mutter und seinem Stiefvater, also eine ganz persönliche Platte. Und auch die Songs darauf sind eher so ein Weg zurück zu seinen Folk-Wurzeln. Und kann ich jeden von euch nur ans Herz legen. Tolle Platte hier, Sufjan Stevens mit Carrie Ann Lowell. Wir hören nochmal hinein, und zwar mit dem Song Should Have Known Better. Thank you. Sufjan Stevens hörten wir mit seinem Song Should Have Known Better. Er schafft es, eine ziemliche Nähe und Intimität zu erzeugen. Eigentlich nur wie vielleicht der frühe Elliott Smith bei einigen Songs. Ganz, ganz großartig hier. Der Song vom Album Carrie and Lowell. Villagers, das ist die Band um Conor O'Brien, der kommt aus Irland und hat vor 5 Jahren Becoming a Jackal eine tolle Platte veröffentlicht. Danach gab es dann das zweite Album Awayland, eher so eine, ich will nicht sagen Bombastnummer, aber schon in die Richtung gehend. War nicht so spannend. Jetzt gibt es das dritte Werk Darling Arithmetic und man darf gespannt sein, wie er sich darauf gibt. Er ist ein bisschen zurückgefahren wieder, was Instrumentierung betrifft. Klingt sehr viel ruhiger, sehr viel introvertierter. Trotzdem nicht mehr so spannend wieder mal zu seinem Debüt, aber er ist auf dem richtigen Weg, schätze ich mal. Hier kommen Villagers mit Dawning on Me. I've been awake for so long now, just can't get to sleep. You've been tugging at my eyelids. You've been dawning on me, and there's a light coming through the window, but all I can see is the light of your love. You've been dawning on me. Dawning on me. I've been awake for so long now, just can't get to sleep. You've been calling on the sunlight. You've been dawning on me, from your lips to your belly to your knee, dawning and your feet, and the spirit that moves them. You've been dawning. I've been away for so long now. Just can't get to sleep. You've been delivering the daydream. You've been dawning on me. And there's a light coming through the window, but all I can see, the light of your love. You've been dawning on me. Dawning on me, auch ganze sanfte, ja, Popmusik, Folkmusik, irgendwie so dazwischen. Die Villagers hörten wir, die Band um Conor O'Brien, ein waschechter Ire, und der mit Darling Arithmetic. Vor kurzem, letzte Woche nämlich genau, hat er sein drittes Album veröffentlicht. Immer noch mit Band eingespielt, glaube ich zumindest, aber die im Hintergrund, und vor allen Dingen er zählt hier mit seinem Singer-Songwriting. Letzter Song für heute kommt von einer Band aus St. Petersburg aus Russland. Ja, tatsächlich auch da wird Musik gemacht, und zwar von einer Band namens Pink Shiny Ultra Blast. Das Ganze in einem Wort geschrieben, schon ziemlich ungewöhnlich. Die Band ist zu fünft und macht Musik, die irgendwo so ein bisschen elektronisch, sphärisch klingt und mich so ein bisschen an, weiß ich nicht, Keyboards erinnert, die man aus Jean-Michel Jarre's Zeiten kennt, also ziemlich 80er-lastig. Aber auch zum größten Teil auf diesem Album eher so Shoegazer-Geschichten, also vor allen Dingen, weil der Gesang auch weiblich ist, eher so an wiederum Bands wie Lush erinnert, eine Band, die in den 90er Jahren mal ziemlich erfolgreich und gehypt war. Ja, hört selbst rein in Pink Shiny Ultra Blast mit dem Song Metamorphosis. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß bei den letzten 6 Minuten hier und diesem Shoegazing-Sound.